Herzlich willkommen beim Reset Podcast. Wenn du mehr Infos zu unserer Gemeinde Reset Berlin möchtest, besuche uns online unter www.reset-berlin.com. I want to ask you. Ich möchte euch fragen. How many of you feel alone in life? Wie viele von euch fühlen sich alleine im Leben? You know, you can be around all kinds of people. Ihr könnt ja mit ganz vielen anderen Leuten irgendwie so, die so um euch herum sind. I wish we could see this a little bit better. But this picture shows the man in color and the others all in black and white, and he really stands out. Also man sieht eigentlich diesen Mann in der Mitte, der farbig ist, und alle drumherum sind so schwarz-weiß nur. You can have people surrounding you. Also ihr könnt Leute haben, die um euch herum sind. And yet you feel all alone in your life. Und trotzdem fühlt ihr euch ganz allein im Leben. Today what I want to talk about is the fact that we don't have to be alone. Und worüber ich heute sprechen möchte, ist, dass wir nicht alleine sein müssen. And I'm not talking about people being with us. Und ich rede jetzt nicht darüber, dass Menschen mit uns sein können. One of the greatest things about Christianity is the community God puts us in, the body of Christ. Eines der schönsten Dinge in der Christenheit ist, dass Gott uns Menschen zur Seite stellt. It's wonderful to have people with us. Es ist wundervoll, einfach Menschen mit uns zu haben. It's wonderful to be connected to each other. Und es ist wundervoll, dass wir so miteinander in Verbindung stehen können. But we need more than that. Aber wir brauchen mehr als das. Even though we have that, we still go through things in our life in a sense on our own. Und selbst wenn wir das haben, dann können wir trotzdem dieses Gefühl haben, dass wir irgendwie alleine sind im Leben. But God did not design us to be alone. Aber Gott hat uns nicht geschaffen, dass wir alleine sein sollen. Listen to this scripture. Und hört euch jetzt diese Bibelstelle an. This scripture that Jesus spoke here. Also das hat Jesus gesagt. Matthew chapter 28 verse 20. Matthäus Kapitel 28 Vers 20. He was talking to his disciples. Und er hat dort mit seinen Jüngern geredet. And he said this. Und er sagte und er lehrte sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. He says, I am with you always. Und er hat gesagt, ich bin mit euch immer. Now, I want to talk here in a moment about how God is with us. How is Jesus with us? Ich möchte gleich darüber reden, wie Jesus mit uns ist. Because we often think, well, we love God. Also oft denken wir, wir lieben Gott. We serve God. Und wir dienen ihm. We have faith in him. Und wir haben einen Glauben an ihn. But he is there. Aber er ist dort. And we are here. Und wir sind hier. And we give ourselves to him. Und wir geben uns ihm. But he says there's something else to this. Aber er hat gesagt, da gibt es noch etwas mehr. It's not just that God is there. Es ist nicht einfach so, dass Gott dort ist. God is with us. Gott ist bei uns. And we'll discover how he is with us. Wir werden entdecken, wie er mit uns ist. But before we do that, I want to look at the life of Jesus himself. Aber bevor wir das tun, möchte ich mir noch mal das Leben von Jesus selbst anschauen. You see, Jesus is the example and the life that Christians base their lives upon. Jesus ist das Beispiel und sein Leben sollte das Beispiel sein, worauf ja die Christen ihr Leben basieren sollen. What he taught, was er gelehrt hat, how he lived, und wie er gelebt hat, and how he functioned in life. Und wie er im Leben funktioniert hat. And so we say that's the direction we want to go in our lives. Und wir sagen, das ist so die Richtung, die wir in unserem Leben einschlagen wollen. So I want to ask you, was Jesus alone? Ich möchte euch fragen, war Jesus alleine? Did he function in his ministry and in his life alone? In seinem Dienst und in seinem Leben hat er alleine funktioniert. Let's look at a couple things here. This is very interesting. Lass uns ein paar Dinge hier anschauen. Matthew chapter 3 verse 16. Matthäus Kapitel 3 Vers 16. Jesus went to be baptized. Da ging Jesus, um getauft zu werden. And something very special happened to Jesus at that baptism. Und dann ist etwas sehr Besonderes bei seiner Taufe passiert. Sobald Jesus getauft war, stieg er aus dem Wasser. Da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Now here's the Son of God. Also hier ist der Sohn Gottes. And he is functioning in life just like you and I have to function in life. Und er funktioniert im Leben so genauso wie wir auch. He's being baptized. Und dann wird er getauft. And something happens. Und dann passiert etwas. The Bible says the Spirit of God came upon him. Und die Bibel sagt, der Geist Gottes kam auf ihn. And the Spirit of God filled him up. Und der Geist Gottes erfüllte ihn. He was not alone. Er war nicht alleine. He embraced the Spirit of God. Er hat den Geist Gottes umarmt. Who came into his life at, during in this experience? Der durch diese Erfahrung in sein Leben kam. Now, theologically, this gets very complicated. Also theologisch wird das schon sehr kompliziert. I don't want to go into the complicated, all this complicated stuff. Also ich möchte jetzt nicht in diese ganzen komplizierten Dinge reingehen. Jesus is God. Jesus ist Gott. Fully God. Total Gott. The Father is God. Der Vater ist Gott. And the Spirit is God. Und der Geist ist Gott. And that gets a little complicated. Und das ist kompliziert. But anyway, we have this example. Aber trotzdem, also wir haben hier das Beispiel. The Spirit of God came upon Jesus. Der Geist Gottes kam auf Jesus. And filled him up. Und füllte ihn. Now, what did he do after this? Und was hat er danach getan? Luke chapter 4 verse 1 says this. Und Lukas Kapitel 4 Vers 1 sagt folgendes: Vom Heiligen Geist erfüllt verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste. So Jesus was being led in his life what he did by the Spirit of God. In seinem Leben und was er so getan hatte, wurde Jesus vom Geist von Gott geführt. He wasn't saying, okay, now I'm going to do what I think I need to do. Also er hat nicht gesagt, ja, ich mache jetzt mal so, was ich machen muss. The Spirit was there in his life. Also der Geist war in seinem Leben. And he was being led by the Spirit. Und er wurde vom Geist geführt. And so he decided to do what he needed to do because the Spirit was telling him, this is what you need to do. Und er beschloss, das zu tun, was er tun musste, weil der Geist ihn dazu anleitete. And then in verse number 14 of chapter 4. Und dann im Vers 14 desselben Kapitels. We read how the power of God was upon him by the Spirit. Da lesen wir darüber, wie die Kraft Gottes auf ihm war durch den Geist. And then verse number 18. Und dann im Vers 18. Let's read that. Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. So it was the Spirit of God that anointed Jesus to be able to do the ministry that he had to do. Also war der Geist Gottes, der Jesus dazu gesalbt hatte, den Dienst zu tun, den er tun sollte. I think all of us here want to have lives that are pleasing to God. Und ich denke, alle von uns hier wollen ein Leben führen, das Gott ehrt. We have this heart. Und wir haben dieses Herz. God, I want to love you. I want to serve you. I want to be right with you. Gott, ich möchte dich lieben und dir dienen und mit dir im Reinen sein. How do we do it? Und wie tun wir das aber? Do we do it just out of our own desire? Tun wir das einfach aus unserem eigenen Wunsch heraus? Can we succeed because we want to? Können wir Erfolg haben, weil wir das wollen? No. Nein. We are able to succeed because the Spirit of God is working inside of us. Wir sind fähig, darin Erfolg zu haben, weil der Geist Gottes in uns drin wirkt. And we don't have to face all of these things on our own. We're not alone. Und wir müssen diesen ganzen Dingen nicht auf uns selbst gestellt begegnen. The power of God is able to work in and through our lives. Und die Kraft Gottes ist fähig, in und durch unsere Leben zu wirken. Something is happening inside of us that is not just us. Und etwas passiert in uns drin, das nicht nur ja, aus uns selbst herauskommt. It's not just my faith. Und es ist nicht nur mein Glaube. It's not just my desires. Und nicht nur meine Wünsche. It is the person of the Holy Spirit himself. Es ist die Person des Heiligen Geistes selber. He comes and he lives inside of me. Und er kommt und lebt in mir. So let's look specifically at how is Jesus with us? Und lass uns jetzt mal anschauen, wie Jesus bei uns ist. We see this in Jesus's life. The Spirit is in him. Und wir sehen das in Jesu Leben, dass der Geist in ihm ist. And now let's look at what Jesus taught. Und jetzt lass uns anschauen, was Jesus gelehrt hat. It's very clear. Und es ist sehr klar. Jesus said to his disciples. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt. I need to tell you something. Ich muss euch jetzt was sagen. I'm going away. Ich werde gehen. But I'm not leaving you alone. Aber ich werde euch nicht alleine lassen. I'm going to leave you. Ich werde euch verlassen. But I'm not leaving you alone. Aber ich werde euch nicht alleine lassen. And when I go away, und wenn ich weggehe, I will send the Spirit who will come. Werde ich den Geist senden. And he will be in you. Und er wird in euch sein. He will live inside of you. Und er wird in euch leben. And he's going to do amazing things in your life. Und er wird unglaubliche Dinge in eurem Leben vollbringen. Let's read some of this. Lasst uns das lesen. John chapter 14, verse 16 and 17. Und Johannes Kapitel 14, Vers 16 und 17. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Verse number 7 of chapter 16. Dann Kapitel 16, Vers 7. Aber glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn sonst wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden und er wird meine Stelle einnehmen. When Jesus was with his disciples, they weren't alone. Als Jesus mit seinen Jüngern war, waren sie nicht alleine. And they could depend on him for everything. Und sie konnten sich auf ihn für alles verlassen. He was their strength. He was their hope. Und er war ihre Stärke und ihre Hoffnung. He was there physically with them. Er war physisch in seinem Körper bei ihnen. But he said, I'm going away, guys. Aber er hat gesagt, ich werde weggehen. But you're not going to be alone. Aber ihr werdet nicht alleine sein. Let's read 14, 18 through 20. Und lasst uns Kapitel 14, Vers 18 bis 20 lesen. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder alleine. Ich komme wieder zu euch. Es dauert noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich dann sehen und ihr werdet leben, weil ich lebe. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater lebe und dass ihr in mir lebt und ich in euch. Now, this could almost sound really weird. Und das kann ja schon ein bisschen komisch klingen. I mean, you know, it's very possible that people would go, this is just too strange. Ja, und es ist sehr möglich, dass Leute dann sagen, ja, das klingt aber zu verrückt. But we need to understand the person of God himself. Aber wir müssen verstehen, dass die Person Gottes selbst revealed through the Spirit offenbart wird durch den Geist. The person of God comes and lives in us. Und so kommt die Person Gottes und lebt in uns. That doesn't mean we're God. Das bedeutet, no way. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir Gott sind. But God is in us. Aber Gott ist in uns. And when you study about the Spirit of God, und wenn man über den Geist Gottes lernt, studiert, when you understand how he functions, und wenn man dann versteht, wie er funktioniert, it's not just some kind of a feeling. Dann ist es nicht einfach nur irgendeine Art von Gefühl. It's not just some kind of force or power that comes on you. Es ist nicht einfach eine Art von Macht oder Kraft, die auf einen kommt. The Holy Spirit is the person of God. Der Heilige Geist ist eine Person, ist die Person Gottes. He has personality. Und er hat eine Persönlichkeit. He speaks. Und er redet. He thinks. Und er denkt. The Bible describes him as a counselor. Und die Bibel beschreibt ihn als den Ratgeber. He describes him as a helper or as an aid to us. Und die beschreibt ihn als ein Helfer und ein Hilfebeistand. It's not just some wind. Es ist nicht einfach ein Wind. It's not just some goosebump type feeling. Nicht nur ein Gefühl, das Gänsehaut auslöst. It's not just something that just moves you in a certain direction. Nicht etwas, das dich dazu bringt, dass du dich in eine bestimmte Richtung bewegst. The Spirit of God is the person of God. Der Geist Gottes ist die Person Gottes. So he speaks to us. Und er redet zu uns. You know, the Bible says that the Spirit of God can be grieved. He has feelings. Und die Bibel sagt, dass der Geist Gottes auch verletzt werden kann und dass er Gefühle hat. So this weird thing that we could think, it could be really understood very strange. Ja, und dieses also Ding kann schon sehr falsch auch und komisch verstanden werden. Another person comes and sits inside of me. So eine andere Person kommt und sitzt in mir drin. God says, I want to live in you. Gott sagt, ich möchte in dir leben. Not just the power live in you. Nicht nur eine Kraft, die in dir lebt. But the person of God through the Holy Spirit comes and lives inside of us. Aber die Person Gottes kommt durch den Heiligen Geist und lebt in uns. Now, I had a when I was a young man. Als ich ein junger Mann war. I had a desire for God. Da hatte ich ein Verlangen nach Gott. I had a desire for God since I was probably I think the first time was 7 or 8 years old. Ich hatte ein Verlangen nach Gott, seitdem ich ja so ungefähr 7 Jahre alt war. And so I said I want to be baptized because I thought, well, if you're baptized, that's the thing that will connect you with God. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte jetzt getauft werden, weil ich gedacht habe, dass ja durch die Taufe, das ist das, wodurch man mit Gott in so Verbindung baptized. Tritt. Also wurde ich getauft. Nothing changed. Nichts ist passiert. Life went on. Mein Leben ging weiter. I grew into my teenage years and became a very crazy person. Dann wurde ich ein Teenager und ja, wurde zu einer sehr verrückten Person. Very far from God, not knowing God at all. Und sehr weit von Gott entfernt und kannte ihn überhaupt nicht. I guess I was maybe about 12 or 13 and I says nothing worked that first time, maybe let's do this again. Let me be baptized again. Als ich 12 oder 13 war, da habe ich mir überlegt, na, das erste Mal ist irgendwie nichts passiert, jetzt versuche ich es nochmal. Nothing happened. Na, ist auch nichts passiert. And then one day something happened. Und dann aber eines Tages ist etwas passiert. A voice was speaking to my heart. Hat eine Stimme zu meinem Herzen geredet. I know this sounds weird. Ich weiß, das klingt komisch. But something was speaking to my heart. Aber etwas hat zu meinem Herzen geredet. And what it was saying was, Jim, you're not right with me. Und diese Stimme hat gesagt, Jim, du bist nicht im Reinen mit mir. I was sitting in a church. Und ich saß in einer Kirche. And I really didn't understand anything about living for God. Und ich habe wirklich überhaupt nichts darüber verstanden, wie man mit Gott lebt. But I knew one thing. Aber ich wusste eine Sache. This thing was pounding inside of me saying, I am not right with God. Dieses Ding hat in mir, in meinem Herzen geklopft und hat gesagt, ich bin nicht im Reinen mit Gott. And so when I finally opened up to that statement, I didn't know what it was. Als ich dann mich endlich dafür geöffnet hat für diese Aussage, ich wusste ja nicht, was das war. It was so strange. Also es war schon sehr komisch. We had very, very radical Christians in that church. Wir hatten sehr radikale Christen in dieser Gemeinde. And so I'm sitting there after the preaching of one day, this day that my heart is pounding. Also an diesem Tag, als das so passiert war, saß ich dort nach der Botschaft. And I'm hearing this statement inside of me saying, I'm not right with God. Und ich hörte diese Aussage, dass ich nicht im Reinen mit Gott sei, in mir drin. And one guy from my school, from my high school, walks up to me and says, Jim, do you want to get right with God? Und dann kam ein Junge von der Highschool, wo ich war, und der kam und fragte mich, möchtest du ins Reine mit Gott kommen? And I really was confused, so I said, I didn't want to say no, of course, because that would be really bad. So I said, I don't know. Ich war sehr verwirrt und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und natürlich wollte ich nicht Nein sagen, weil das wäre ja sehr schlecht gewesen. Also habe ich gesagt, ich weiß nicht. And then another person walked up. Und dann kam noch eine weitere Person and asked the same thing. Und hat genau dasselbe gefragt. Jim, do you want to get right with God? Jim, möchtest du uns rein mit Gott kommen? My heart is pounding even harder. Dann hat mein Herz noch stärker geklopft. What is going on here? Was passiert hier? And I said, oh, I don't know. Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht. And then finally a third person walked up to me. Und dann letztendlich ist noch eine dritte Person zu mir gekommen. I couldn't take it anymore. Und dann konnte ich es nicht mehr länger aushalten. I finally just said, okay. Dann habe ich letztendlich gesagt, von mir aus. Yes. Ja. And when I did that, als ich das dann getan hatte, something inside of me broke open. Dann ist etwas in mir aufgebrochen. And something brand new happened in my life. Dann ist etwas total Neues in meinem Leben passiert. One friend described, he said he'd never seen anybody cry so much in his life. Ein Freund von mir hat gesagt, er hat noch nie jemanden so stark weinen sehen. That my tears could fill a bucket. Dass meine Tränen einen Eimer hätten füllen können. And I walked away from that night a changed person. Und damals in dieser Nacht bin ich von diesem Ort weggegangen als eine veränderte Person. Before that I would open up the Bible and say, this is crazy. How can anybody understand this? Und vor diesem Zeitpunkt habe ich so die Bibel geöffnet und habe nur gedacht, das ist doch verrückt, wie kann irgendjemand das verstehen? How can anybody even think about living this way? Wie kann jemand überhaupt darüber nachdenken, so zu leben? That was what was inside of me. Also das war, was so in mir vorging. And then all of a sudden something happened where I was changed. Und dann plötzlich ist etwas passiert, wodurch ich verändert wurde. And the Holy Spirit came into my life. Dann ist der Heilige Geist in mein Leben gekommen. The Bible calls this being born again. Und die Bibel nennt das wiedergeboren werden. And when the Holy Spirit came in, und als der Heilige Geist reinkam, it was like turning on the light and being able to read. War es wie, als wenn das Licht anging und man wurde fähig zu lesen. From being completely in dark to being able to understand. Und es veränderte sich dahin, dass man komplett im Dunkeln war, bis dass man ins Licht kam. It's not because somebody came and taught me a bunch of doctrine. Also es war nicht, dass irgendjemand kam und mich ganz viel gelehrt hat. Nobody did that. Niemand hat das getan. All of a sudden it was different. Plötzlich war es einfach anders. And I was not alone. Und ich war nicht allein. And understanding and enlightenment came. It was different. Das Verstehen kam. Es war einfach anders. I don't know how anybody can serve God alone. Und ich weiß nicht, wie irgendjemand Gott allein dienen kann. I don't know how anybody can be faithful to follow after the teachings of Jesus on their own. Ich weiß nicht, wie irgendjemand fähig sein könnte, Jesu Lehren zu befolgen, auf sich selbst gestellt. And we don't have to. Und wir müssen es auch nicht. Many times we try. Und oft versuchen wir es aber. And we try to go through life alone. Und wir versuchen, alleine durch das Leben zu gehen. But just like Charlie, aber wie Charlie, I was a fool for trying to do it alone. War ich ein Dummkopf, es alleine zu versuchen. You don't have to do it alone. Ihr müsst es nicht alleine tun. Listen to the description in the New Testament of the Holy Spirit. Und schaut euch diese Beschreibung über den Heiligen Geist an. There's a word in the Greek called Parakletos. Und es gibt ein Wort im Griechischen, Parakletos. It's and four times in the book of John it's referred it describes the Holy Spirit. Und im Johannes-Evangelium wird so der Heilige Geist viermal beschrieben. And this is what Parakletos means and is how it's translated in different versions of the Bible. Und dies bedeutet es, also so wird es in verschiedenen Versionen der Bibel auch dann übersetzt. The helper. Der Helfer. The person who comes to help us. Und die Person, die zu uns kommt, um uns zu helfen. In Deutsch the Beistand, the one who stands alongside of us. Der uns zur Seite steht. The Comforter. Der Tröster. Do you need comfort at times in your life? Braucht ihr Trost manchmal? Oh man. Do you need help? Braucht ihr Hilfe? The Counselor. Der Ratgeber. Do you need counsel? Braucht ihr Rat? You know, I've got to make a confession here. Ich muss hier ein Geständnis machen. I actually have to repent to all of you, the ich church. Muss euch alle um Vergebung bitten. How many of you were here about 3 weeks ago when I shared with you a very frustrating situation I'm in my life? Wie viele von euch waren hier etwa 3 Wochen? Ist es her, als ich euch über eine frustrierende Situation in meinem Leben erzählt habe? And I was describing two brother-in-laws I have. Und ich habe über zwei brother-in-laws. Ja, zwei Schwagerbrüder geredet. How many of you were here when I described my two brother-in-laws? Wie viele von euch waren da? Okay, for all of you who heard that description, for all of you who heard that description, alle, die das gehört hatten, I gave a, well, for those who don't, I gave a very positive description of one brother-in-law. Also für die, die nicht da waren, ich habe einen sehr gut beschrieben. A very negative description of another brother-in-law. Und eine sehr negative Beschreibung des anderen hier geliefert. Well, I have to ask your forgiveness for saying that about that man. Also ich muss euch um Vergebung bitten. And I'm very serious. Und mir ist es ernst. I should not have said what I said about him. Ich hätte das so nicht sagen sollen. You see, we face situations in our lives that are very challenging at times. Und wir begegnen Dinge im Leben, die einfach sehr herausfordernd sind. And that are beyond our ability to cope with in a right way. Und sie gehen über das hinaus, wozu wir fähig sind, in einer richtigen Art und Weise damit umzugehen. I must admit to you, und ich muss zugeben, I was dealing with that situation on my own. Ich habe versucht, mit dieser Situation alleine umzugehen. I was not dealing with that situation in the strength and the power of the Holy Spirit. Und ich bin dieser Situation nicht in der Kraft des Heiligen Geistes begegnet. How am I able to love my enemies in life? Wie bin ich fähig, die Feinde in meinem Leben zu lieben? How am I able to handle the pressures that come into life every day? Und wie schaffe ich es, mit dem Druck umzugehen, der ja dem ich im Leben begegne? If we depend upon our own strength and our own ability, we're going to fail. Wenn wir von unserer eigenen Kraft und unseren eigenen Fähigkeiten abhängig sind, dann werden wir versagen. We're not going to be anywhere close to what Jesus says we should be. Und dann werden wir überhaupt nicht dem nahe kommen, wo Jesus gesagt hat, wo wir sein sollen. But we have a helper. Aber wir haben einen Helfer. We have one who lives inside of us. Wir haben jemanden, der in uns lebt. And he is able to do things far beyond what we can do. Und er ist fähig, Dinge in uns zu tun, die ja über das hinausgehen, was wir tun können. He can help us to have patience when normally we would just blow up. Er kann uns helfen, Geduld zu haben, wo wir normalerweise einfach explodieren würden. He can help us love with agape love, with sacrificial, unconditional love. Und er kann uns helfen, dass wir agape Liebe haben, die auch ja aufopfernd ist. We need to be relying upon the Holy Spirit who comes and lives inside of us. Und wir müssen uns auf den Heiligen Geist verlassen, der kommt und in uns lebt. Let's see, which scriptures? Let's see, have we read 26, 15, 26? No. Yeah, let's read 15, 26. No, okay. We don't. Der Helfer wird kommen, der an meine Stelle tritt. Er ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin, und er wird als Zeuge über mich aussagen. And in 16:13-16. Und Kapitel 16, Vers 13. Aber wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Was er euch sagen wird, hat er nicht von sich selbst, sondern er wird euch nur sagen, was er hört. Er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch zukommt. One of the things that the Holy Spirit does is reveals Jesus to und us. Eines der Dinge, die der Heilige Geist tut, ist, dass er uns Jesus offenbart. Why do I know Jesus is alive? Woher weiß ich, dass Jesus lebt? Why do I know that he is real today? Woher weiß ich, dass Jesus heutzutage real ist? It's not because I read a book. Es ist nicht, weil ich ein Buch darüber lese. It's not because somebody tells me that. Nicht, weil irgendjemand mir das sagt. It's because something is inside of us, sondern weil etwas in uns drin ist, revealing that to us. Und dieses Etwas offenbart Jesus uns gegenüber. And that something is the Holy Spirit. Und dieses Etwas ist der Heilige Geist. He makes real Jesus. Und er macht Jesus real. The things that Jesus taught, und die Dinge, die Jesus gelehrt hat. He reveals them to us. Er offenbart diese Dinge zu uns. So he helps us. Und er hilft uns. He counsels us. Er gibt uns Rat. He stands there alongside of us when we're all alone. Und er steht uns zur Seite, wenn wir ganz alleine sind. He reveals Jesus to us. Und er offenbart uns Jesus. He reveals the truth to us. Und er offenbart uns die Wahrheit. He is life inside of us. Er ist das Leben in uns. Chapter 14 of John, verse 26. Und Kapitel 14 von Johannes, Vers 26. Yeah. Is it there? Okay, we'll go on to Luke 11, 13. Also Lukas Kapitel 11, Vers 13. So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? I wanna encourage each of you today. Ich möchte jeden einzelnen von euch ermutigen heute. Each of you who have faith in Jesus Christ as your Lord. Jeden, der daran glaubt, dass Jesus Christus Herr ist. I want you to open up your hearts. Ich möchte, dass ihr eure Herzen öffnet. And pray the prayer that was spoken here. Und dass ihr das Gebet betet, das hier gesprochen wurde. Ask God. Fragt, betet Gott darum. To fill you with the Holy Spirit. Euch mit dem Heiligen Geist zu füllen. And the Bible promises that if you ask, you will receive. Und die Bibel verspricht, dass wenn ihr darum bittet, dass ihr dann auch empfangen you werdet. Don't have to be alone. Ihr müsst nicht alleine sein. You can be alone if you want to. Ihr könnt alleine sein, wenn ihr wollt. He's not gonna force himself upon you. Er wird das nicht erzwingen. But when you ask, aber wenn ihr darum bittet, he will come and be with you. Wird er kommen und bei euch sein. And then the second thing. Und dann die zweite Sache. Let him be your Lord. Lasst ihn euer Herr sein. Let Jesus through the Holy Spirit be your Lord. Lasst Jesus durch den Heiligen Geist der Herr in eurem Leben sein. And live like Jesus did. Und lebt wie Jesus lebte. Spirit, what are you saying to me? Heiliger Geist, was sagst du? How are you leading me? Wie führst du mich jetzt? What do you want me to do in my life? Was möchtest du, dass ich in meinem Leben tue? Is this right or is this wrong? Ist dies falsch oder ist das richtig? I told you I did something in front of you that was wrong. Und ich habe euch gerade gesagt, dass ich etwas vor euch Falsches getan habe. I wasn't listening. Da habe ich nicht auf den Heiligen Geist gehört. And if you have a question about what the Holy Spirit would be saying, und wenn ihr eine Frage dazu habt, was der Heilige Geist dazu sagen würde, you would never say anything contrary to the Bible. Der Heilige Geist würde nie etwas sagen, was im Widerspruch zur Bibel ist. So you can find out right there. Also ihr könnt so herausfinden, was er sagen würde. I want to encourage you, don't walk alone. Ich würde euch ermutigen, nicht alleine zu laufen. This whole month we're going to be talking about the Holy Spirit. Und in diesem Monat werden wir über den Heiligen Geist weiterreden. And I want to encourage you to be filled with the power of God. Ich möchte euch ermutigen, mit der Kraft Gottes erfüllt zu werden. The ability to live for God. Mit der Fähigkeit, für Gott zu leben. Don't walk alone. Lauf nicht alleine. Father, thank you for your love to us. Vater, danke für deine Liebe zu uns.